Kundgabe 5379. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.5.1952. Erbarmende Vaterliebe den Gefallenen gegenüber. Wenn ihr gefehlt habt, ziehe ich doch nicht meine erbarmende Liebe von euch zurück, sondern sie erfasset euch mit aller Gewalt, auf dass ihr wieder zu mir zurückfindet, auf dass ihr euer Unrecht erkennet und ernsten Willens seid, alles zu meiden, was vor meinen Augen nicht recht ist. Ich kenne eure Schwächen, ich weiß um die Versuchungen, denen ihr ausgesetzt seid als Folge eurer Unvollkommenheit. Ich weiß aber auch um euren Willen, der mir gilt und den ich also auch bewerte und euch darum auch wieder helfe, euch zu erheben, wenn ihr gefallen seid. Und ich segne jeden, der ringet, der nicht nachlässet in seinem Streben, trotz aller Versuchungen, trotz öfteren Versagens. Ich gebe ihm immer wieder Kraft, weil meine Liebe nie aufhört zu meinen Geschöpfen, die mir dennoch gehören, auch wenn sie sündig sind. Doch ihr sollet ankämpfen mit aller Kraft gegen den, der euch verführen will. Ihr sollet euch immer wieder meiner Liebe würdig erweisen. Ihr sollet meine Liebe nicht zurückweisen, sondern stets und ständig danach verlangen. Ihr sollet nicht wollen, dass ihr sündig werdet, und darum euch immer wieder meiner Liebe und Gnade empfehlen. Ihr sollet mich um Schutz bitten gegen den Versucher. Ihr sollet mich nicht ausschalten aus eurem Denken, eurer täglichen Arbeit. Ihr sollet euch stärken, weil ihr zu schwach seid, des Öfteren mit meinem Wort. Ihr sollet immer die Verbindung aufrechterhalten mit mir, damit ich immer auf euch einwirken kann. Und ihr werdet immer standhafter werden, den Versuchungen gegenüber, die an euch immer wieder herantreten, weil der Versucher nicht nachlässt, um eure Seelen zu ringen, bis ihr selbst ihn besiegt habt durch mich, den ihr mit ganzem Herzen ersehnet und dessen Liebe euch nicht fallen lässet. Solange ihr auf Erden weilet, werdet ihr diesen Kampf führen müssen, denn euer Erdenleben ist die letzte Gelegenheit, wo der Widersacher noch auf euch einwirken kann und es auch tut, weil er euch nicht verlieren will. Und erst, wenn ihr gänzlich frei geworden seid von irdischen Begierden, lassen die Versuchungen nach. Ich aber weiß um jede Herzensregung. Ich weiß, wer den Willen hat, mir zum Wohlgefallen zu leben. Ich weiß, wer noch schwach ist und muss es doch zulassen, dass mein Gegner seinen Einfluss auf euch auszuüben sucht. Ich muss euch selbst die Entscheidung überlassen. Ich darf euch nicht hindern, so ihr tun wollet, was mir missfällt. Aber ich verschließe mein Ohr niemals dem Bittruf des Kindes, so ich es wieder aufnehmen soll in meine Vaterhuld. Ich weiß um eure Schwäche und verabreiche euch Stärkung, so oft ihr diese verlangt. Darum solltet ihr nicht verzagt sein, so ihr gefallen seid, sondern reumütig zu mir kommen. Und meine erbarmende Liebe wird sich niemals versagen, ist sie doch stets zur Vergebung bereit, so ein Kind diese ernstlich begehrt. Amen.